warten auf den Herrn, wir warten auf den Herrn. Es gibt Kraft in dem Warten auf den Herrn, warten auf den Herrn, wir warten auf den Herrn. Denn du regierst für immer, denn du bist unser Retter. Du bist der ewig treue Gott, der ewig treue Gott. Du bleibst dir treu. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Wir warten auf den Herrn. Wir warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Wir warten auf den Herrn. Wir warten auf den Herrn. Der ewig treue Gott.